Hallo und herzlich willkommen zur 51. Ausgabe des blog.duber.de Podcasts. Mein Name ist René. Und meiner ist Stefan. Ja, und wir sitzen hier nicht im strömenden Regen. Nein. Wir sitzen hier am sogenannten Landsberger Tor. Richtig. Aber ich habe hier noch gar kein Tor gesehen. Ja, dieser Platz, wo wir genau sind, ist der Alt-Landsberger Platz. Ja, und das ist ein Springbrunnen, der hier so plätschert. Oder na, was ist das, eine Dusche mehr, ne? Eine Blume soll das darstellen. Eine Blumendusche. Die sich gerade entfaltet. Die sich hier gerade auf den Platz übergibt. Ja. Und jetzt sind schon die ersten Kinder, die etwas zögerlich Richtung Wasser gehen, aber du hast ja Leo und Julia mitgebracht, aber die wollen da auch nicht runter. Nee, Leo, der hüpft ein bisschen Trampolin. Ja, wollen wir Leo, ich die Beine und du die Hände und dann... Nein. Auf jeden Fall, der Grund, warum wir heute hier sind, dieser Platz ist niegelnagelneu. Und du arbeitest hier, das ist der zweite Grund. Am Wochenende muss man ja nicht zu seiner Arbeitsstelle gehen, aber jetzt weißt du auch, wo ich arbeite. Ja. Genau. Und dieser Platz ist, wie gesagt, neu eröffnet und deswegen wollten wir uns hier mal angucken. Dein Eindruck, René? Bei Sonne ist schon eine sehr große Qual, hier zu sein, weil es gibt keinen Schattenplatz. Aber ansonsten wäre es schon gemacht, also viel mit Wasser. Ja. Ja, mit Wasser halt. Ich denke mal, das ist ganz angenehm, ne? Weil ohne Wasser wird es nicht so frisch sein. Ja, so ist das. Wir können ja... Oh, jetzt geht die Blume aus. Jetzt wird ein bisschen Ruhe. Vertrocknet. Ja, wer nicht weiß, wo das Landsberger Tor ist, das ist ein Gebiet, was von den Straßen Landsberger Allee, Blumenberger Damm, Eisenacher Straße und dem Wuhle-Wanderweg eingegrenzt wird. Dieses quadratische Gebiet sozusagen. Das ist ein Wohngebiet und jetzt hat man hier mittendrin... Und das heißt Landsberger Tor. Genau. Nach langer Zeit. Das Landsberger Tor ist übrigens das erste Wohngebiet, was nach der Wende gebaut wurde. Warum heißt es denn Landsberger Tor? Weil es am Tor zur Landsberger Allee ist vielleicht. So könnte man es sagen. Ja, also ein Tor habe ich hier noch nicht gesehen. Das erste, was gebaut wurde? Nach der Wende, ja. Dafür sehen die Häuser, muss ich sagen, sehr modern aus. Aber es sind bestimmt also Rückbauten, oder? Nein, das ist nagelneu. Das ist neu gebaut. Keine Plattenbauten, Das sind so eine Häuser, in denen wir wohnen, ja genau, so eine Neubauten aus den 90ern. Nee, was ist denn? Ja, nach der Wende, 2000er. Ja. Muss ja. Ich glaube, es wurde um 2000 eröffnet, das Wohngebiet. Ja, sieht sehr schön aus. Also ich muss sagen, von der Wohnlage her, du hast hier hauptsächlich 1, 2, 3, 4 Geschosse. Ja. Das ist wie bei uns, das ist sehr schön, das ist sehr angenehm. Und du guckst genau auf die Markthalle, die allerdings noch leer ist. Das war alles anders geplant, als es gekommen ist. Da kommt dann ein Geschäft da hinein. Ja, sollte ja. Es steht ja schon 8 Jahre leer. Oh. Ja, ist halt mal zart. Es sind nur kleinere Läden. Ich denke mal, es liegt an den Mietpreisen, die etwas zu hoch eingeschätzt sind. Das würde ich gar nicht so einschätzen hier. Doch. In so einem Gebiet wie Marzahn, so am Rande Berlins. Das ist eigentlich doch die Mietpreise. Naja, ein Investor und der wollte wohl ein bisschen Geld, mehr. Ja, die versuchen das Geld wieder für den Bau reinzuholen, vermute ich mal. Ja. Naja, und hier dieses blaue Gebäude, wo wir raufgucken, das ist ein Kita, ein Kindergarten, der irgendwie auch eine Riesenauszeichnung hat. Ein privater Kindergarten, glaube ich. Natürlich ist das hier schön für Kinder, ne? Ja. Da können sie mal duschen gehen. Ja, was man noch sagen kann, ich könnte jetzt noch ein paar Zitate aus der Presseerklärung zu diesem Platz hier vortragen, aber ich weiß nicht, ob das so interessant ist. Na, such mal die interessantesten zwei raus. Die interessantesten zwei, toll. Auf jeden Fall für Jung und Alt. Ein Wassersprühfeld befindet sich hier mit 3 Sprüheinrichtungen. Genau, die haben wir hier direkt vor uns. Genau. Die Blume hier, die wir gerade gehört haben, die wird per Zufallsgenerator gesteuert. Aha. Dann haben wir 3 kleine Trampoline. Ja, die haben wir auch schon entdeckt. Und ringsrum sind Spielbereiche. Die Liegewiesen und Sitzmöglichkeiten. Die Spielbereiche, die erschließen sich jetzt mir nicht so, aber. Ja, ich denke mal, dort hinter dir, das sind so Schach. Da sind auf den Tischen Schachbretter aufgemalt. So. Also, wenn man Schachfiguren mitbringt, dann kann man durchaus auch Schach spielen. Aha. Aber muss man natürlich wissen, wann man hierher kommt. Ja, dann haben wir noch. Was haben wir hier noch? 10 Quellsprudeln sind dort. Ja, richtig. Da sollen schöne Pflanzen sein, die für Wohlbefinden sorgen. Und die Steine, die wir gesehen haben, das sind gestaltete Findlinge aus Jenschwalde, wo der schwerste von den 7 Steinen 11 Tonnen wiegt. Und wir haben noch was. Der gesamte Platz wird von einem Baumhain aus Kirschbäumen umgeben. Ich denke, wenn die richtig aufgeblüht sind... Ach, das sind Kirschbäume hier. Genau. Und wenn die aufgeblüht sind, dann gibt es ja auch genug Schatten. Dann gibt es ja auch Schatten, ja. Ja. Oh, das ist eine ganze Menge an Bäumen, die stehen ganz schön dicht beieinander. Naja, mal gucken. Und der gesamte Platz wird von einer Hainbuchenhecke umschlossen. Okay, alles klar. Die ist auch noch in Arbeit. Genau, naja, das ist halt noch ziemlich neu, ne? Mhm. Und lustig fand ich den Satz, dass dieser Platz nicht im Vorbeigehen oder Vorbeifahren erlebt werden kann. Man muss hier schon eintreten. Ja, das haben wir ja getan jetzt. Ne? Genau. Langsam wird unser Podcast auch ein bisschen zur Werbeveranstaltung für die Bezirke Marzahn-Hellersdorf, ne? Ja, na, wir kommen ja nun mal aus dieser Gegend. Wir können ja unsere Heimat nicht verleugnen. Und Marzahn hat halt schöne Plätze. Aber ich finde, wir sollten das nächste Mal klischeehafte Sachen bedienen. Müssen wir mal einen Plattenbau auf einen Podcast machen. Ja, wir sind hier im Fahrstuhl eines 20-Geschossers in einem sozialen Brennpunkt. Hey, Tosche hier! Ja. Dein Fahrrad, Stefan? Nein, ich beobachte gerade Julia, die scheucht nämlich Leo ins Wasser. Ja. Ja, der ist ein bisschen wasserscheu, oder? Ist ihm nichts. Er kann doch nicht schwimmen. Ach so, ja, so tief ist es ja auch nicht. Oh, die Sonne brennt, finde ich, oder? Herrlich. Ja. Herrlich. Ja, was gibt's bei dir Neues? Was war die letzte Woche so los? Beherrschend ist ja im Moment ein Thema. Fußball. Fußball, genau. Richtig. Wollen wir das nach der Werbung machen oder wollen wir das jetzt machen? Mir ist das völlig egal. Na, was sagt denn die Uhr? Ich habe keine Uhr mit, aber es geht noch. Ja, na, dann machen wir erstmal ein bisschen Fußball. Ja, Fußball. Ist, ja, ist dein Favorit noch dabei? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, auf wen ich getippt habe. Ach so. Ich bin auch jetzt an dem Punkt angelangt in unserem Tippspiel, wo ich Außenseiter-Tipps machen muss. Ja, weil du hoffnungslos zurückliegst. Und ich habe festgestellt, die letzten Außenseiter-Tipps, die ich abgegeben habe, sind natürlich auch nicht eingetreten. Naja, meine, jetzt kann man ja nicht mehr so viel tippen. Ist ja fast schon vorbei. Ja. Fußball ist bei uns auch im Moment irgendwie Thema Nummer 1, obwohl wir halt, wie gesagt, gar keine Ahnung haben und auch nicht wirklich Interesse, aber... Warum wenn wir? Ich habe Ahnung. Wir, ich spreche jetzt... aber ich habe natürlich absichtlich nicht richtig getippt, weil nachher wirft man mir vor, mein eigenes Tippspiel manipuliert zu haben. Ja, das kann natürlich sein. Ja, und deshalb bin ich halt nur im Mittelfeld, noch hinter dem Computer sogar. Du ziehst dann zum Schluss ab wahrscheinlich. Nee. So ein Endspurt. Nee. Und ich bin gespannt, eine Frau führt noch. Ja. Zumindest nach der Vorrunde. Und mach doch gleich mal die Auswertung an der Stelle von den Spielern, wenn wir schon mal dabei sind. Ich habe nach der Vorrunde mal den Stand aufgeschrieben, und zwar die Simone ist ganz alleine vorne mit 43 Punkten, dann kommt gleich der Marco. Der Stand ist jetzt... Vorrunde, nach der Vorrunde. Ach, Vorrunde, okay. Mhm. Dann kommt der Marco mit 42 Punkten, dann kommt Rudi und René N. mit 38. Das bin nicht ich. Nein. Und der Axel hat 36 und dann folgt noch die zweite Frau zusammen mit Marc mit 35 Punkten und vielleicht hat Angela auch noch eine Chance, sozusagen da nach oben zu kommen, aber ich... Also Julia, Leo und ich sind ganz hinten, ja. Ihr wart mal besser am Anfang. Das ist nicht unser Sport. Ja, wahrscheinlich. Ja, ist kein... Aber wir wollten trotzdem dabei sein. Wir haben sogar Deutschlandfahren... Das ist eine gute Einstellung. Wir haben sogar Deutschlandfahren rausgehangen. Aber nicht am Auto, habe ich gesehen. Nee, nicht am Auto. Das Warum nicht? So weit geht es dann doch nicht, aber halt... am Fenster, standesgemäß, wenn ein deutscher Sportverein in einem internationalen Wettkampf unser Land vertritt, dann... Da bist du dabei. Ja, dann unterstützen wir es natürlich. Ach so. Ja. Schön. Was ist eigentlich das Motto der EM? Das Motto? Respekt oder so, ne? Respect Emotions. Be das Emotions. Weiß ich gar Feel nicht. Emotions. Irgendwas. Keine Ahnung. Ja, doch. Respect Emotions. Ja? Ich glaube, ja. Und das war doch... dieses Widersprüchliche bei dem Rauswurf von Jogi Löw und... Ach so, ja. Ja, ne, man sagt Respect Emotions und letztendlich bestraft man die emotional. Ja. Ja. Naja. Übrigens, Jogi Löw finde ich sehr lustig. Warum? Warum ist er lustig? Jogi Löw und Hansi Flick, das hört sich an wie hier zwei Leute aus der Augsburger Puppenkiste. Löw und Flick, ja. Nee, Hansi und Jogi. Ja, der Jogi-Bär und der Hansi. Und da haben wir noch Schweini und Poldi. Ja. Nee, das ist halt die deutsche Mannschaft und ich bin gespannt. Gestern haben wir die Deutschen gegen die Türken gespielt. Ja, also wir wissen ja noch nicht, wie es gelaufen ist, aber ich muss tatsächlich sagen, ich hatte den Türken auch gegen Kroatien die Daumen gedrückt, weil ich genau so ein... Aber du hast nicht für die Türkei getippt? Kann sein, ja. Nur zwei Leute haben für die Türkei getippt und das war ich unter anderem. Weil ich fand, die haben gut gespielt gegen die Tschechen am Ende dann und deshalb habe ich denen nicht zugetraut. Ja, jetzt ein bisschen Fußball-Talk kommt vielleicht ganz gut. Ja, und den Russen genauso. Russen, ja, wie haben die gespielt? Ich habe es ergibt. Die Russen haben gewonnen, ne? Richtig, das Viertelfinale haben sie gewonnen. 3-1 gegen die Holländer. Ich gehe da immer nach den Geräuschen der Ach so? Umwelt. Ja, Ach wir so. Haben den Fernseher nicht laufen gehabt und das... Man muss dazu sagen, in ein paar Russen, mehr als Kroaten, und deswegen wusste ich, dass die mehr als Holländer, meinst du? Ach, Holländer haben wir ja, die haben gegen die Holländer gespielt, ja. Genau. Nein, mehr Russen als Kroaten. In Marzahn wohnen viele Russen, das muss man dazu sagen, ja. Nein, die haben hochverdient gewonnen, weil Holland war erschreckend schwach, und von daher... Dann war das eine Ausnahmeleistung, oder was, dieses 3:0? Ja, ich weiß nicht, warum Holland auf einmal so schwach war. Oder die Niederlande. Ja. Und wir werden sehen, ich meine, vielleicht klappt es ja noch mit Deutschland gegen Russland im Finale. Ja, Deutschland gegen Türkei im Finale... geht ja nicht. Wäre auch nie gegangen, oder? Nein. Weil die in einer Gruppe spielen? Nein, weil die im Viertelfinale, im Halbfinale früh, oder spätestens aufeinandertreffen. Ja, aber so, ich meine, die Konstellation wäre von am Anfang denkbar gewesen? Gar nicht. Nein. War schon auszuschließen. Naja. Ah, ich bin gespannt, was in Berlin los war gestern Abend, ob das Brandenburger Tor noch steht. Und mal gucken, was auf der Fanmeile so dann los ist. Dann hätten wir vielleicht die Aufzeichnung verschieben sollen. Dann hätten wir vielleicht noch mehr zu berichten. Hätten wir Breaking News machen können. Ja, wahrscheinlich. Aber egal. Ja, Fußball ist ein schönes Thema. Und ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal Musik. Vielleicht die Halbzeit, ja, sozusagen. Vielleicht haben wir ja passende Musik. Ja, du hast da welche rausgesucht, ne? Ja, ich guck mal, vielleicht hat es ja mit Fußball zu tun. Ich habe natürlich nichts rausgesucht, ja. Aber ich würde sagen, wir hören da einfach jetzt mal rein in das super tolle Lied. Und sind gleich wieder da. Werden wir die ersten Autogramme verteilen. Machen wir. Zurück aus der Pause. Schöne Musik. Genau. Ich werde mal Leo dran. Leo, komm mal kurz her. Er braucht ein bisschen länger. Ja, du kannst Julia in der Zeit dann noch was anderes. Achtet gerade hier diese Steine. Das ist irgendwie Marmor oder so, ne? Und jetzt ist der Leo hier bei uns. Ja. Hallo Leo. Hallo Leo. Hallo. Und wie findest du es hier? Schön. Echt, ja? Was gefällt mir hier am besten? Alles. Was ist denn alles? Nimm mal einen Lutscher aus dem Mund. Der Stefan hat dir einen Lutscher geschenkt. Hier müssen wir zum Zahnarzt. Da muss ich dazu sagen, der Lutscher ist von Maite eigentlich. Ach so, ne? Ja. Damit weiß Maite, der ist gut. Sag mal danke zu Maite. Danke. Maite. Ja. So, jetzt kommen wir ins Wasser. Ja, was findest du denn hier am tollsten, Leo? Was gefällt dir am besten? Alles. Das Wasser bestimmt, ne? Ja, er ist, du merkst schon, er ist sehr beschreibend, ne? Ja. willst du mal runtergehen hier? Kannst du jetzt mal machen. Mal einmal durchrennen. Oh, jetzt wird es nass hier. So. Ja, also ihr seht, für Kinder ist es hier auf alle Fälle was. Ja. Man hört es auch. Also hier war auch eben eine Traube an Kindern um uns herum. Und kaum ist aber das Wasser an, sind sie alle. Als wir mit dem Thema Fußball aufgehört haben, sind die Kinder dann auch gegangen. Wow. Wir sitzen jetzt windtechnisch ganz, ganz blöd. Und die Geräusche, die Stefan, die jetzt eben waren, das war, weil Stefan seine Technik schnell unter seinem Shirt schützen wollte. Weil es nass ist. Ja, es hört gleich auf, es hört gleich auf. Ja, wir lassen uns doch unter diesen Umständen einfach mal das Frage- und Antwortspiel ein bisschen in feuchterer Umgebung machen. Echt? Ja. Okay, dann muss ich mal meinen Zettel drehen. Ja, hast du doch wohl im Kopf, ja, dann halte ich mal eben. So. Mein Zettel ist nass. Tinte verrutscht. Tinte, da hast du einen Tintenstrahldrucker? Ja. Ich empfehle Laserdrucker aus umwelttechnischen Gründen und aus Kostengründen. Ja, da kenne ich jemanden, der hat sich jetzt einen geholt. Im privaten Bereich und einmal frei. Ja, super, ne? Ja. Farb oder? Farblaser. Farblaser sogar. Ja. Oh. Für knapp über 100 Euro nur. Was? Ja. Ja, okay. Wir fahren dann gleich anschließend nochmal zum Mediamarkt oder zum Saturn oder Medimarkt. Und los, Stefan, leg doch mal los hier. Okay, Frage- und Antwortspiel. Passend zum Thema, Julia, kannst du ja eigentlich auch mal machen, oder? Nee? Ich habe das ein bisschen klein ausgedruckt, stelle ich gerade fest. Geil halt. Nein, es hat mit Fußball zu tun, so viel sage ich dir. Achso, ja, ich muss jetzt raten, nimm mal den Stock hier. Das Mikrofon. Mit Fußball, ja. Dann ist es sicherlich ein Beitrag von Dirk. Genau. Und Dirk war als Helfer unterwegs. Nein. Nicht als Helfer. Oh, Dirk hat sich auch mal eine Eintrittskarte geleistet. Nein. Auch nicht. Ach, die ASCII-WM hier. Nein. Auch nicht. Er hat es mit der WM überhaupt zu tun. Ja. Es ging um die Fußball-WM. Willst du da runterlegen? Vor 2 Jahren in Deutschland. Da war was. Ah, Fanmeile. Nein. Auch nicht. Public Viewing. Nein. Ja, in dem Sinne ist es schon ein Public Viewing. Weißt du eigentlich, was Public Viewing auf Englisch heißt? Auf Englisch? Nee. Ich bin in Englisch nicht. Auf Deutsch, meine ich. Achso, auf Deutsch. Ja, auf Deutsch. Wörtlich übersetzt. Öffentlich gucken. Nein, Leichenschau. Public Viewing ist Leichenschau? Irgendwie habe ich das mal gehört. Nein, das werde ich erstmal verifizieren. Ja. Bevor ich diese Info als gegeben also aufnehme. Ein Engländer würde niemals Public Viewing sagen. Wahrscheinlich sind einige englischsprachige Touristen auch sehr verschreckt gewesen, als sie zur WM nach Deutschland gekommen sind und gehört haben, dass hier Public Viewing ist. Ja. Oh, komm, Leichenschau in Deutschland. Vielleicht sind einige gerade deswegen gekommen. Kann auch sein. Ja. Noch ein Tipp, die Mannschaft ist bei der EM schon ausgeschieden. Um die es hier geht. Ja, Portugal. Nein. Er war Mazedonien. Nein, ich spiele ja nicht mit. Er war bei einem Spiel gewesen, bei einem Fußballspiel. Nein. Er war bei keinem Fußballspiel. Nein. Er ist von Arbeit irgendwo vorbeigefahren und hat eine Fanmeile von beiden gesehen. Arbeit ist schon gut. Ja, da war doch ein Beitrag. Schweden. Richtig. Und das war an einem, er war an irgendeinem U-Bahnhof ausgestiegen und da waren ganz viele Schweden. Dann war das vielleicht ein Autokorso oder irgendwo. Nein, so kann man es in etwa sagen. Das war schon, also da war ein Public Viewing Event. Nein. Da war kein Public Viewing. Nein. Was hat er denn dann vom Fußball gesehen? Er ist von Arbeit in der U-Bahn gefahren und haben ihm schwedische Fans in der U-Bahn angemacht. Also der Tatort in Anführungsstrichen war der Wittenbergplatz. Sag ich doch, den meinte ich den Beitrag. Genau, natürlich. Werner, die Schweden sind da, heißt der Beitrag. Und yes. Der ist vom 15. Juni 2006, also genau zur WM-Zeit. Und das war so... ist ja jetzt fast genau ein Jahr her. 2 Jahre. Die Schweden sind die Völkergruppe gewesen, die Fangruppe, die eigentlich am auffälligsten waren. Das waren irgendwie, und er meinte... Er hat ein Ikea-Regal unterm Arm. Ja, er hat da sozusagen ein paar Fotos auch noch gemacht. Die Schweden haben den Wittenbergplatz belegt und es war alles in gelb-blau. Die haben da erstmal mit dem Schraubendreher gesessen und sich ihre Stühle aufgebaut. Genau. Und das war halt sehr beeindruckend, weil ich fand auch, die Schweden waren eine sehr, sehr angenehme Fangruppe. Und schade, dass sie schon ausgeschieden sind. Wie war die Leistung der Schweden eigentlich in der EM? Viertelfinale aus... Nee, Quatsch, nicht mal ins Viertelfinale gekommen. Wie viele Spiele haben sie gewonnen? Die haben, warte mal, ein Spiel haben sie, glaube ich, gewonnen, oder? War nicht so gut, oder wie? Ich bin mir jetzt nicht sicher, nein. Die Schweden sind bekannt für? Die haben das entscheidende Spiel gegen Russland verloren. Für welchen Spieler sind die Schweden bekannt? Wie hieß der? Ich habe keine Ahnung, ich frage dich jetzt einfach nur. Heißt er nicht? Wie heißt denn der Stürmer bei der Schweden? Na, Ibrahim. Ibrahimovic? Ibrahimovic? Hört sich Russisch an. Ja, eben. Aber ich glaube... Heißt er nicht Janssen oder so? Nein, die Schweden... Nee. Wie heißen denn die? Ach, keine Ahnung. Ja. Egal. Auf jeden Fall ein sehr schöner Beitrag. Wir verlinken den natürlich und da kann ich dir auch eine Anekdote von Hardy noch erzählen. Na, erzähl mal. Er meinte, als es nämlich WM-Zeit war und er nach Feierabend noch irgendwie einkaufen war, da war, nachdem die Schweden in dem Laden waren, das komplette Regal mit dem Alkohol leer. Da war nichts mehr. Das liegt wahrscheinlich daran, weil Alkohol in Schweden teuer ist. Ja, oder verboten. Ja. Ja, schöne Anekdote, das Fragen- und Antwortspiel. Ja, habe ich gewonnen, ne? Sag ich doch. Wenigstens einmal gewinnst du. Wenn du schon nicht beim Tippspiel gewinnst. Stimmt, beim Tippspiel. Ja, apropos Tippspiel, da könnten wir, wenn jetzt irgendwie andere Sportarten noch anstehen und ihr habt Wünsche oder so, wenn ihr jetzt sagt, oh, hier Handball, Regionalliga, würde ich gerne mit ein paar Freunden tippen, sagt uns einfach Bescheid, wir richten das alles ein. Ja. Und ihr könnt das Tippspiel voll nutzen. Stefan ist dabei. Was? Das auch zu erweitern. Wir haben Features neu eingebaut. Man muss dazu sagen, ich habe es ja programmiert vor 80 Jahren. Das habe ich gesehen im Quelltext. Und Stefan geht jetzt ein bisschen rüber, macht es ja schön und so. Und dann könnt ihr es natürlich auch gerne für eure Sportarten nutzen. Und ich bin auch bei jeder Sportart dabei. Wenn ihr jetzt sagt, Kegeln, kein Problem, ich tippe auch Kegeln. Ich habe irgendwie in der, wo es hier um diesen Platz ging nochmal, im Alt-Landsberger Platz, stand auch mal, hat hier Flächen, wo man Buhl spielen kann. Aber ja, bestimmt hier auf der Wiese. Ich habe nichts gesehen. Ja gut, klar, muss seine Kugeln mitbringen. Ja. Wahrscheinlich. Ja, Stefan, wann machst du heute bei dem tollen Wetter noch? Ich? Heute? Ja. Weiß ich ehrlich gesagt. In Schatten setzen wäre eine gute Idee. Ja. Zu Hause einmummeln. Einmummeln. Ja, genau. Jalousie runter und einmummeln. Genau. Weil dein Chef fährt gerade auf die Arbeit. Nein. Ja, das Wetter nächste Woche, wie soll es werden? Also nicht mehr so heiß, aber Sommer, warm. Ja, gestern war Sommerbeginn. Richtig. Das heißt jetzt. Das war der längste Tag des Jahres. Heute wird es wieder früher dunkel. Ja. Ja, dann werden wir machen, dass wir nach Hause kommen. Genau, damit wir im Hellen nach Hause kommen. Ah, siehst du, jetzt hat Leo sich mit dem Wasser angefreundet. Ist er aufgetaut. Nee, ich würde mal sagen, nach einer Dreiviertelstunde in knaller Sonne. Zito Leo. Und er hat Spaß dabei. Ja. Das ist Donny Hopps. Wir fahren jetzt auch nach. Wir fahren nach Schmöckwitz. Nach Schmöckwitz? Dann würde ich irgendwie mitnehmen. Ihr fahrt doch nicht nach Schmöckwitz. Natürlich. Ich denke ins Bootshaus. Nein, wir wollten. Aber wir fahren jetzt. Ja, Bootshaus, Party. Ja, ist ja bald. Ja. Am 24. August. Die Leute, die wir gerne dabei haben würden wollen. 23. August. 23. Ja. Auf dem Samstag auf jeden Fall. Genau. Ja. Die Leute, die wir dabei haben wollen, die bekommen auch eine E-Mail. Ja. Wenn ihr jetzt keine E-Mail bekommen habt, dann wollen wir euch nicht dabei haben. Nein, dann schickt uns einfach eine Mail. Also. Die Party findet in Berlin statt. Mhm. Ja. Stefan und ich bezahlen die Location und dann den Rest machen wir hier mitbringen, denke ich mal. Das wird das günstigste. Das organisieren wir schon. Ja. Ihr habt ein großes Auto. Ein paar tolle Events machen. Sprich. Ach so? Golfstunde von mir. Aha. Volleyball gegen Stefan. Hm. Oder ja, eine Kanufahrt hier, so eine Kajak. Was, wie heißt die kleinen Boote? Kajak? Nee. Eine Kanufahrt mit Stefan. Mit mir? Ja. Nee, da verliert ihr könnt auch mal, wenn ihr gut seid, im Kanu einmal umdrehen. Das könnt ihr gerne mit Stefan dann machen. In der Spree. In der Spree. Na, ich bin gespannt. Und vielleicht lässt sich Marco ja erweichen, dass er die Angel mitbringt. Ein und Angeln sich eine macht. Angelkarte. Dann kann man auch gerne Marco beim Angeln zugucken. Na, das hört sich doch gut an. Ja, wir werden mal gucken, dass wir da ein bisschen was machen. Wir haben schön viel Platz. Wir können auch Topf schlagen. Und Topf schlagen, ja. Kinderbuch, alles sowas. Na eben. Auf jeden Fall schön viel Wasser. Im Sommer ist das ja gut. Ja, und wir werden auf jeden Fall das Aufnahmegerät bei haben. Genau. Lass euch schon mal was einfallen. Ja. Also ihr dürft nicht schüchtern sein. Eine Sendung machen? Mal gucken, da wollen wir bestimmt. Na, live nicht, aber ein Podcast können wir gerne produzieren. Passt das halt mit allen. Kann man ja einschieben. Ja. Und das geht ein bisschen in den Abend hinein, würde ich sagen. Sehr schön mit Steak und so. Steakromantik ist also auch. Steaks gibt es auch? Ja. Und auch auf dem Grill gibt es auch Steaks. Ja. Also wie gesagt, schickt uns einfach eine Mail, wenn ihr dabei sein wollt, in Berlin zum 23. August seid. Und dann gucken wir mal, ob wir euch mit auf die Gästeliste setzen. Ja, ansonsten, der Rest weiß Bescheid. Und die Kontaktmöglichkeiten kann man vielleicht in der Ach, Seite die haben wir ja vergessen. Die hast du doch im Kopf, ne? Natürlich. Ihr könnt eine Mail schicken an blog@luber.de. Ja. Oder ihr ruft an unter der Telefonnummer, Berliner Telefonnummer. Ich sag nochmal die Berliner Vorwahl, 030. Und die Nummer ist 268, ne? Nee, sag's mal lieber richtig. Muss ich mal meinen Zettel nochmal rausnehmen. Natürlich auch in die Kommentare kommentieren. In die Kommentare kommentieren. In Kommentaren geben wir ein bisschen weiter. Okay, die Telefonnummer ist die 030-202-36803. Ja, genau. Alles andere ist im Blog nachzulesen unter blog.lüber.de. Genau. Und weil wir jetzt lange nicht das Geburtstagslied gehört haben, nochmal schnell noch Geburtstagskinder. Und jetzt kommt einmal der Geburtstagssong. Happy Birthday, Happy Birthday. Erzähl doch mal ein paar Geburtstags. Ja, Geburtstag hat Mr. Scotch von Geil Ablabern. Nein, echt? Schon wieder? Ist schon wieder ein Jahr rum? Schon wieder. Nee, das andere war der NDG, der hat jetzt auch vor kurzem erst Geburtstag. Ach so. Ja, herzliche Glückwünsche und Grüße an den Geil Ablabern Podcast an dieser Stelle. Ja, mehr Geburtstagskinder fallen mir jetzt nicht ein. Nee, mir auch nicht. Nicht wirklich. Und wenn ihr fehlt, dann schickt uns einfach eine Mail. Dann bauen wir uns einen Reminder und dann werden wir euch immer erwähnen. Genau. Ihr wisst ja, wenn ihr Geburtstag hattet, dann gratulieren wir euch. Gut, dann würde ich sagen, wir werden jetzt mal in Schatten gehen. Genau, wir werfen jetzt Julia hier unter die Blume ins Wasser. Das können wir als Spiel machen, weißt du? Du stellst dich runter. Wer am längsten drunter steht, hat gewonnen. Die russische Roulette ist. Ah, genau. Wer sich am längsten traut, runter zu stehen. Nee, das ist doch immer, da gibt es doch so ein Spiel, ne? Genau, bis du die richtige Antwort sagst, dann darfst du runterkommen, dann muss der andere runter. Genau, richtig. Das können wir nächstes Mal machen. Das ist ja cool. Ah, das machen wir. Das können wir vielleicht als Spiel aufnehmen für unsere Party. Ja. Machen wir mit dem Gartenschlauch. Ey, das fetzt auf jeden Fall. Ist Leo denn schon durchnässt? Na, die Hose hat's schon geschafft. Na ja. Hat auch den Hebel entdeckt, mit dem man hier Wasser machen kann. Das ist gut. Mit dem man die Wasserspiele veranstalten kann. Na. Gut. Okay. Dann, alles klar. Ab in Schatten. Ja, genau. Bis zur nächsten Sendung. In 2 Wochen. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Der Blogcast bei blog.juber.de. Alle 2 Wochen neu. Achtung, ihr könnt gewinnen. Schickt uns eine von euch ausgedachte Black Story und gewinnt ein Kartenspiel aus der Black Stories Edition.